Hallo, wer bist denn du? Mein Name ist Karin und ich möchte mit dir jetzt eine Reise machen, eine Reise in deinen Zahn, in den Zahn, der momentan nicht so gesund ist. Du weißt schon, welchen Zahn ich meine. Und wenn da mehrere Zähne sind, die nicht gesund sind, dann machst du diese Reise einfach nachher nochmal mit den anderen Zähnen. Okay? Und das wird ganz lustig, das verspreche ich dir. Denn der Zahn, der macht ganz, ganz tolle Sachen und du darfst sie mit ihm gemeinsam machen. Möchtest du mitmachen, ja? Okay, bist du bereit? Also ganz wichtig ist, dass du dich jetzt ganz bequem hinlegst, irgendwo da, wo es echt gemütlich ist, und deck dich am besten zu, damit es dir nicht kalt wird zwischendurch, weil wir reisen ja ganz schön weit weg. Und ja, wer weiß, wie das Wetter da ist, ne? Also, mach's dir gemütlich. Und wenn du so weit bist, dann machst du einfach deine Augen zu und hörst, was ich dir erzähle. Ja, magst du das machen? Okay, ich freue mich so auf die Reise. Also, dann warte ich jetzt mal ganz kurz, bis du liegst und es dir bequem gemacht hast. Ich mache die Musik noch ein bisschen lauter, weil das ist so eine schöne Musik, mit der man ganz toll fliegen kann. Seine Flugmusik, weil wir fliegen nämlich gleich ganz weit. Und dann nehmen wir den Zahn auch mit. Okay, so. Jetzt liegst du bestimmt ganz bequem, hast dich zugedeckt und jetzt geht's los. Okay, mach die Augen zu. Und dann atmest du mal ganz tief ein, bis in deinen Bauch, bis zum Bauchnabel. Und ganz lange wieder aus. So, als ob du einen Luftballon aufpustest. Und dann atmest du wieder ganz tief bis in deinen Bauchnabel. Und volle Kanone wieder aus. Damit der Luftballon ganz groß wird. Und jetzt atmen wir nochmal in den Bauchnabel. Und noch einmal ganz dolle auspusten in den Luftballon hinein. Und noch ein letztes Mal. Einatmen und ausatmen. So, und jetzt schau dir den Luftballon an, wie groß der geworden ist. Der ist so schön groß, da hat ganz viel Platz drin in dem Luftballon. Und der Luftballon, den binden wir jetzt noch mal kurz an, damit der uns noch nicht wegfliegt, weil wir wollen da ja noch was reintun. Erstens wollen wir da selber noch mit rein, ne? Wir wollen ja auch fliegen. Und dann wollen wir ja auch den Zahn noch mitnehmen. Okay. Stell dir mal vor, dass du jetzt zu deinem Zahn gehst. Zu dem Zahn, der nicht so gesund ist. Und dann sagst du ihm: Lieber Zahn, ich weiß, dir geht's gerade gar nicht gut. Und ich möchte dich aber wieder fröhlich sehen. Ich möchte, dass du wieder lachen kannst und Spaß am Leben hast. Und deshalb nehme ich dich jetzt mit auf eine Reise, damit du wieder ganz fröhlich wirst. Hast du Lust mitzukommen? Und der Zahn hat bestimmt richtig Lust, so wie wir ja auch. Und dann sagst du: Lieber Zahn, ich nehme dich jetzt an die Hand. Und ich nehme dich mit in den großen, großen Luftballon, der uns mitnimmt auf die Reise. Und nimm den Zahn fest an die Hand, weil er ist vielleicht ein bisschen ängstlich. Er weiß ja nicht, was auf ihn zukommt. Und dann musst du einfach ganz, ganz, ganz liebevoll mit ihm sprechen und sagen, du lieber Zahn, ich bin doch bei dir. Und wir gehen da jetzt gemeinsam in den Luftballon hinein. Und fühl mal, wie schön sich das anfühlt. Das ist so leicht und so schön. Und dann wirst du sehen, dass es deinem Zahn ja auch schon besser geht, wenn er jetzt mit dir gemeinsam diese tolle Reise machen darf. Und jetzt seid ihr im Luftballon angekommen und dann darf sich dein Zahn einen ganz besonderen Platz aussuchen, da wo er am besten sehen kann, wo er alles sieht, was ihr erleben werdet. Und da, wo es für ihn besonders bequem ist. Kümmere dich um deinen Zahn, so wie du dich vielleicht um ein Haustier kümmern würdest, um einen kleinen Welpen oder ein kleines Kätzchen oder den kleinen Hasen oder den Hamster oder welches Haustier du am liebsten magst. Und dann wirst du sehen, dass dein Zahn schon viel, viel fröhlicher ist als vorhin, als er da noch ganz traurig in deinem Mund saß. Und jetzt geht's los. Der Luftballon wird losgelassen und ihr schwebt in die Luft. Und immer höher und höher und höher. Und jetzt schaut mal aus dem Luftballon hinaus und schaut, was ihr alles seht auf eurer Reise. Da sind die Wolken, die wie Wattebausche neben euch vorbeifliegen. Und die Vögel, oh, was haben die für große, große Federn. Und schaut sie euch genau an, welche Farben diese Federn haben. Und dann seht ihr die Sonne, wie sie strahlt und wie sie den ganzen Himmel erleuchtet für euch. Und es wird so schön hell und strahlend und leuchtend und glitzernd. Und spürst du, wie es deinem Zahn immer besser geht? Wie er sich freut, wie ein kleines Kind, sitzt er da und guckt gespannt hinaus, weil er so lange nichts Schönes gesehen hat. Und jetzt darf er das alles sehen. Und du bist bei ihm. Und das ist das Schönste für ihn, dass du dir so viel Zeit für ihn nimmst und extra mit ihm diesen Ausflug machst. Diesen wunderschönen Ausflug. Und jetzt guckt mal, was ihr alles unten auf der Erde seht. Ihr seid ja schon so hoch gestiegen. Und alles da unten ist so klein, so klitzeklein geworden. Die Häuser und die Autos werden ganz klein. So wie Spielzeug, Autos und Häuser. Und dann seht ihr da die Bäume, den ganzen Wald. Und oi, da unten, da laufen ja kleine Rehe. Die sind auch ganz ausgelassen und fröhlich. Und da hinten, da ist die Mama. Und die kleinen Rehkitze, die springen um ihre Mama herum und freuen sich, so wie sich dein Zahn gerade freut, dass er mit dir auf Reise geht. Und dann fliegt ihr weiter und ihr seht, dass unter euch sich auf einmal die Landschaft verändert. Auf einmal fliegt ihr in Richtung Meer. Großes Meer. Und da sind lauter kleine Schiffe auf dem Wasser. Manche haben bunte Segel und andere haben weiße Segel, ganz langweilig. Und dann sind große Segelboote mit ganz vielen Segeln, die ganz bunt sind. Und schaut euch die Muster auf den Segeln genauer an. Und da hinten, da ist ein ganz, ganz großer Frachter. Da sind ganz viele Container oben drauf. Die Dinger, die sonst auf den Lastwagen hinten drauf hängen, die sitzen jetzt auf dem großen Schiff. Und stellt euch vor, was da wohl alles drin ist. Das wird jetzt übers große Meer ans andere Ende der Welt gebracht. Und genau da fliegt ihr auch hin mit eurem Luftballon. Mit diesem Zauberluftballon, der euch überall hinbringt, wo ihr euch wohlfühlt. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Jetzt seht ihr da unten eine Insel. Da sind lauter Palmen auf der Insel. Und ganz viel Sandstrand drumherum. Und in der Mitte der Insel, da ist ein Wasserfall. Und seht ihr da auf den Palmen? Da sind kleine Äffchen. Ganz viele Äffchen, die springen da oben rum und haben ihren Spaß. So wie ihr. Und jetzt frag mal deinen Zahn, wie es ihm geht. Nimm ihn nochmal an die Hand und streichel ihn. Oder drück ihn einfach, wenn es dir danach ist. Umarme ihn und knuddel ihn. Und frag ihn, ob ihm die Reise gefällt. Und dann frag ihn, was ihm am meisten gefällt an dieser Reise. Und bestimmt gefällt ihm ganz besonders, dass du so viel Zeit mit ihm verbringst. Denn das hat er sich so gewünscht, dass du dich um ihn kümmerst, dass du ihn lieb hast und dass du ihn umarmst und knuddelst. Das tut ihm so gut. Das tut ihm so gut, wie es dir auch gut tut, wenn Mama und Papa mit dir knuddeln und dich in den Arm nehmen. Denn manchmal wird es dir bestimmt auch nicht so gut gehen. Und wenn Mama und Papa da sind und dich in den Arm nehmen, dann geht es dir auch bestimmt ganz, ganz gut, oder? Und so fühlt sich jetzt gerade dein Zahn. Und merk dir das für die Zukunft. Dein Zahn freut sich immer, wenn du ganz viel Zeit mit ihm verbringst und wenn du ihm ganz viel Aufmerksamkeit gibst und wenn du ihn in deinem Herzen umarmst und knuddelst und ihn ganz dolle lieb hast. Und jetzt schaut mal aus dem Luftballon hinaus, was da jetzt kommt. Oh, ihr fliegt gerade über eine riesige Stadt mit ganz vielen Hochhäusern. Die sind ja so groß. So groß. Da müsst ihr mit dem Luftballon ein bisschen steigen, dass ihr nicht an den Hochhäusern hängen bleibt. Das war jetzt aber knapp, oder? Ach, ihr habt es gerade so geschafft. Super. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt? Oh, guck mal da hinten. Da kommen ja riesige Berge. Riesige Berge, die sind so mächtig und so schön. Und auf den Bergspitzen, da ist sogar Schnee. Ist das schön? Und schaut mal, ob ihr da vielleicht auch Tiere erkennen könnt. Frag mal deinen Zahn, ob er auch etwas sieht. Und wenn du etwas ganz Tolles siehst, dann zeig's ihm. Da freut er sich. Und jetzt wird es schon ein bisschen dunkel am Himmel. Oh, ihr wart jetzt schon so lange unterwegs. Jetzt wird es langsam Abend. Und ihr steuert jetzt wieder das Zuhause an. Denn Mama und Papa warten da schon auf dich und deinen Zahn. Und während ihr jetzt zurückfliegt, dann schaut noch mal ganz genau, was ihr da unten alles seht. Denn ihr müsst das ja alles nachher Mama und Papa erzählen. Die warten ja schon voller Erwartung auf euch. Die wären auch so gerne mitgeflogen, aber diese Reise, die ist ganz speziell nur für dich und deinen Zahn. Das ist was ganz Besonderes, nur für euch zwei. Und deshalb schaut euch alles genau an, damit ihr ganz viel erzählen könnt, damit alle die, die nicht mitfliegen konnten, sich vorstellen können, was ihr erlebt habt. Oh, seht ihr da unten? Oh, das ist ja eine Wüste. Und seht ihr die Elefanten und die... Oh, das sind ja Löwen. Sind das wirklich Löwen? Oh, und Zebras und Giraffen. Oh, habt ihr die auch gesehen? Das ist ja ganz toll. Auch ist das wunderschön. So schön ist diese Welt. Frag doch mal deinen Zahn, was ihm auf dieser Reise besonders gefallen hat. Vielleicht könnt ihr da ja nochmal hinfliegen. Nächstes Mal. Dann fliegt ihr genau dahin, wo es deinem Zahn am meisten gefallen hat. Vielleicht schon heute Nacht. In deinem Schlaf, in deinem Traum. Könnt ihr nochmal dahin fliegen. Gemeinsam. Und jetzt wird's ganz dunkel und die Lichter gehen unten an auf der Erde. Und jetzt seid ihr auch ganz müde und froh, dass ihr jetzt gleich zu Hause seid. Ganz müde, weil dieser Flug war ja so anstrengend, aber auch so schön. Oh, das war ja so ein langer Flug. Ihr seid ja um die Erde geflogen. Aber es gibt noch so viele Dinge zu entdecken auf dieser Welt und das könnt ihr beim nächsten Mal alles machen. Jetzt kommt der Luftballon immer tiefer. Denn da unten, seht ihr, da ist schon das Zuhause. Und je tiefer ihr steigt, da, oh, da sind Mama und Papa und warten schon. Die winken, seht ihr sie? Und jetzt kommt der Luftballon ganz langsam und ganz sanft nach unten. Und da ist schon Papa und nimmt die Schnur vom Luftballon und bindet sie fest. Und jetzt dürft ihr aussteigen und nimmt deinen Zahn wieder an die Hand. Nimm ihn an die Hand. Und führe ihn wieder an seinen Platz, da, wo sein Zuhause ist, in deinem Mund. Und versprich ihm, dass du dich ab jetzt ganz, ganz viel um ihn kümmerst und dass du weiterhin ganz tolle Sachen mit ihm machst, damit es ihm ganz gut geht. Denn er ist dir wichtig. Er ist dir so wichtig, wie du Mama und Papa wichtig bist. Und jetzt lauf los, lauf Mama und Papa in die Arme und erzähl ihnen alles, was du erlebt hast. Hui, ausatmen, das war anstrengend, oder? Und jetzt machst du die Augen auf. Oh, und was war das für eine tolle Reise. Und jetzt freu dich auf die nächste Reise, die du mit deinem Zahn machen wirst. Denn die wird mindestens genauso spannend wie heute. Danke, dass du mit mir geflogen bist. Bis bald, deine Karin.